Die meisten Synthpop-Bands als bloße Plagiate Depeche Modes abzutun, das würde dem Thema nicht gerecht werden. Synthpop, es liegt vielmehr in der Natur der deutschen und auch der skandinavischen Länder. Kraftwerk machten es vor vielen Jahren vor, doch der Funke zündete bei vielen erst mit dem Erfolg von Depeche Mode, die seinerzeit Kraftwerk als große Inspirationsquelle verstanden haben. Wolfsheim aus Hamburg haben mit ihrer Version von Synthpop überraschenderweise die deutschen Charts angeführt. Hier sind sie mit Once in a Lifetime.